Nächte träumst du schon davon, Millionär zu werden in Saigon. Doch wenn sich ein neuer Tag erhellt, zeigt er dir die Armut dieser Welt. Kleiner Jingle Jungle Boy, Stiegelputzer in Hanoi. Immer hurtig, rap, rap, rap, läufst du barfuß durch die Stadt. Feine Leute sind bequem, tausend Schuhe wenig Yen. Recht viel Glück und toi, toi, toi, kleiner Jingle Jungle Boy. Täglich eine kleine Handvoll Reis, Zufriedenheit, wer einen Schlafplatz weiß. Rund um kaltes Glas, Beton und Stahl, Kindertränen gibt es überall. Kleiner Jingle Jungle Boy, Stiegelputzer in Hanoi. Immer hurtig, trapp, trapp, trapp, läufst du barfuß durch die Stadt. Feine Leute sind bequem, tausend Schuhe wenig Yen. Recht viel Glück und toi, toi, toi, kleiner Jingle Jungle Boy. Kleiner Jingle Jungle Boy, Stiegelputzer in Hanoi. Immer hurtig, trapp, trapp, trapp, läufst du barfuß durch die Stadt. Feine Leute sind bequem, tausend Schuhe.